Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi, und wir haben jetzt heute mal eine ganz interessante Variante. Heute Morgen ist sowohl dem Achim Müller und mir so ein Tweet über den Weg gelaufen. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich doch zuerst mal bitten, dass unser Gast Christian sich vorstellt. Oh, jetzt muss ich mich vorstellen, habe ich mich gar nicht drauf vorbereitet. Christian Scholz, eher bekannt als Mr. Topf, manche sagen auch MR Topf, ist aber falsch. Also so geschrieben, auf Twitter, Facebook, Co. und überall sonst. Ich bin IT-Entwickler, also Webentwickler, und mache in meiner Freizeit noch irgendwelche Videos im Moment auf YouTube/Mr. Topf und blogge, twittere, und ab und zu mache ich noch Podcasts. Dann würde ich noch eben kurz den Achim bitten, auch wenn ihn doch der eine oder andere kennen mag. Ja, mein Name ist Achim Müller, ich bin seit 2009 Mitglied in der Piratenpartei, bin Landespressesprecher für NRW und außerdem seit über 2 Jahren auch in der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit tätig. Oder dann sollte ich noch ergänzen vielleicht, dass ich kein Parteimitglied irgendeiner Partei bin, damit das auch klar ist. Ja, da kommen wir jetzt ja genau zu. Der Anlass des Gesprächs ist ja, dass ja sehr spontan ist, dass ich heute Morgen bei meinem ersten Kaffee irgendwann so um 6 Uhr kam da so ein Tweet rein, wo sich unser Nico Kern MDL darüber beschwert hat, dass der Mr. Topf seinen Hut auf hätte. Da war dann dieses YouTube-Video mit drin, und in dem YouTube-Video hast du dich vorwiegend damit beschäftigt, dass die Piratenpartei sich ja so verhält wie viele andere Parteien auch, und wir kommunizieren nicht mit dem Bürger, wir zeichnen uns durch Pressemitteilungen aus. Da hast du dir die Pressemitteilung der Fraktion im Landtag ausgesucht, und deswegen haben Achim und ich gesagt, so, du bist jetzt der Bürger, wir sprechen jetzt mal mit dir. Dann erzähl doch mal eben kurz, was denn dein Anlass für das Video war. Ja, jetzt stehe ich doch für alle Bürger, ich sehe schon. Ja, du bist jetzt alle Bürger. Ja, also dann spreche ich mal in der Wir-Form am besten. Ne? Der Grund war einfach, also erstmal muss ich sagen, Achim hat mich ja schon kritisiert, dass ich hier Partei und Fraktion irgendwie nicht auseinanderhalte, aber an sich gilt die Kritik eigentlich für beides. Ich glaube auch, egal ob jetzt NRW oder bundesweit oder was auch immer. Also generell ist das Problem ja, dass ich mal gehört habe oder so das Gefühl hatte, dass ihr irgendwas anders machen wollt, gerade in der politischen Kommunikation, Netzpolitik und so natürlich auch, also inhaltlich, aber es ging ja auch hauptsächlich darum, woher kommt Politikverdrossenheit und was kann man an der Kommunikation vielleicht ändern, dass das eben nicht so rüberkommt, wie es im Moment alles rüberkommt. Und da habe ich ehrlich gesagt einfach ein bisschen mehr erwartet, vor allem auch mal eine Diskussion, was denn jetzt eigentlich anders sein soll. Und wie ich auch in dem Video sage, so scheint mir nicht so klar zu sein, ob ihr wisst, was ihr anders machen wollt. Und ich habe schon das Gefühl, halt, wenn man einmal in diesem ganzen Betrieb drin ist, dann wird das halt schnell so, wie alle anderen das machen, weil das halt die Art ist, wie man das halt eben so macht. Und natürlich immer die Gefahr auch da ist, wenn man zum Beispiel nicht mit der Presse so arbeitet, wie die Presse das erwartet, dass man dann vielleicht nicht in der Zeitung steht und irgendwelche Chancen verpasst und eben dadurch genau diese Art der Kommunikation zustande kommt, die man vielleicht eigentlich nicht haben wollte. Und daher auch das Video, also da habe ich mich jetzt auf Pressemitteilungen, fokussiert, aber dasselbe gilt natürlich jetzt auch für Reden vielleicht, die jetzt im Landtag gehalten werden, da natürlich jetzt an die Fraktion gerichtet. Bei Interviews müsste ich jetzt nochmal anschauen, wie es da aussieht oder wie es in einem Jahr aussieht, müsste man vielleicht eher mal gucken. Also auch da ist natürlich die Frage, was kann man darüber bringen und was bedeutet bürgernah eigentlich? Und Problem bei Pressemitteilungen ist halt eben, dass sie eben für die Presse geschrieben sind und nicht für den Bürger. Das heißt, an sich macht man ja die Arbeit der Presse, indem man deren Artikel schreibt, die sie dann hoffentlich nur noch kopieren müssen. Und das sehe ich halt nicht als so sinnvoll an, weil das natürlich dann eben nicht persönlich geschrieben ist, nicht authentisch ist. Und dass man eben kein Gegenüber hat, mit dem man jetzt wirklich, sagen wir mal, eine Verbindung aufbauen kann. Und das ist natürlich heutzutage im Internet eigentlich ja nicht mehr so unbedingt notwendig, wie es früher vielleicht mal war, weil man kann ja selbst senden, man ist ja nicht mehr unbedingt auf diesen ganzen Massenmedienbetrieb so angewiesen, natürlich braucht man ihn noch, aber natürlich ändert man das Ganze auch nicht, wenn man da mitspielt. Ja, jetzt haben wir Jetzt haben wir den Landes, danke erstmal. Jetzt haben wir den Landespressesprecher der Piratenpartei NRW dabei und deswegen möchte ich jetzt gar nicht direkt kommentieren, sondern den Achim direkt zu Wort kommen lassen. Ja, danke schön. Ich will ganz kurz was zu den Pressemitteilungen sagen. Pressemitteilungen sind erstmal nur ein Instrument von mehreren in der Möglichkeit, mit Bürgern zu kommunizieren. Und ich muss jetzt zumindest für den Landesverband an einem Punkt widersprechen. Es ist also nicht, unsere Pressemitteilungen werden nicht ausschließlich für die Medien geschrieben. Natürlich haben wir einen großen Verteiler und wollen die Medien als Multiplikator nutzen. Aber es ist zumindest im Landesverband so, dass wir also jede Veröffentlichung, egal ob es jetzt eine Pressemitteilung ist zum Beispiel oder ob es auch ein Blogbeitrag ist, sowohl über Twitter als auch über Facebook als auch über Google Plus nochmal raushauen. Und daraus ergibt sich eigentlich sehr häufig eine recht spannende Kommunikation. Entweder direkt über Twitter oder, da wir alle unsere Texte auch auf die Webseite einstellen, über die Kommentarfunktion auf unserem Portal. Und das sieht man eigentlich sehr schön. Zu Zeiten vor der Wahl, aber auch nach der Wahl ist es so gewesen, dass also da die Kommentaranzahl teilweise die von Tageszeitungen bei brisanten Artikeln überschritten hat. Also wir hatten durchaus Beiträge zu natürlich jetzt umstrittenen Themen dann häufig, wo wir 50, 60, 70 Kommentare hatten. Christian. Ja, das bestreite ich ja auch nicht, aber trotzdem ist es keine, sagen wir erstmal, persönliche Kommunikation, weil ich ja keinen Ansprechpartner in dem Sinne habe. Also ich finde es halt erstmal eher langweilig, wenn ich auf eine Seite komme, wo jetzt nur Verlautbarungen sind. Also sagen wir, ich glaube, man könnte mehr erreichen, wenn man das eben persönlicher ausschreibt und sagen wir mal auch eine Person dahinter steht, die das sagt. Also ich meine, in Pressemitteilungen steht das ja oft drin, ne? Irgendwer sagt XYZ, dann kann der das ja auch selbst schreiben. Also dann habe ich zumindest den als Ansprechpartner und habe dann das Gefühl, eher direkt mit dem in Kontakt zu treten. Also dass auch eine Konversation, sagen wir mal, schon von Beginn an da ist. Also klar, dass Pressemitteilungen und Co. jetzt kommentierbar sind, würde ich mir auch gern bei der CSU oder so mal wünschen, bei Herrn Uhl oder sowas. Da hätte ich viel zu kommentieren. Aber also ich glaube, man könnte halt mehr machen. Also das ist halt, wie gesagt, nur dass es kommentierbar ist, ist halt für mich jetzt noch nicht so anders. Und man muss natürlich auch mal gucken, sind das jetzt Piraten, die da jetzt diskutieren oder sind das jetzt Otto-Normalbürger? Also auch das würde mich ja mal interessieren. Also wie viele Bürger machen zum Beispiel auch insgesamt mit eigentlich? Ist euch das genug oder nicht? Also auch die ganze Bereich Bürgerbeteiligung oder kommt das alles erst im Parlament, wie ich es von manchen Piraten gehört habe, dass es irgendwie in der Partei gar nichts zu suchen hat? Also was ist mir halt nicht so klar und auch nicht, wo jetzt euer Ziel ist und ob ihr damit zufrieden seid, was ihr da macht. Also, wenn ich da mal eben darauf antworten darf, ich glaube, mit dem, was wir haben, sind wir nicht zufrieden, weil wir dann ja aufhören könnten. Wir können sicherlich noch sehr viel mehr erreichen, das wollen wir. Was die Piratenpartei erreicht hat, ist schon eine ganze Menge, meiner Meinung nach. Damit hat bisher keiner gerechnet. Aber wir wollen uns nicht loben, denn wir haben auch eine Menge Probleme, an denen wir arbeiten müssten. Und dein Kritikpunkt Bürgerbeteiligung, was wollt ihr anders machen? Das, was wir anders machen, ich rede jetzt auch einfach mal von mir, das ist mein Verständnis, wie die Piratenpartei bisher funktioniert hat, ist, dass die Piratenpartei ist bereits eine große Bürgerbeteiligung. Wir haben sicherlich noch die Möglichkeit, das weiter auszubauen und den Bürgern das noch, wir sind ja selber Bürger, den Bürgern noch näher zu bringen, dass die Piratenpartei nicht ein riesengroßer Hierarchieapparat ist, wo ich lange Wege brauche, um irgendwo mal vorzutragen, was für Anliegen ich habe. Der Basispiraten der Piratenpartei, und da behaupte ich, das ist in der Bundesrepublik die einzige, wo das geht, der Basispirat oder aber nicht mal das Parteimitglied hat die Möglichkeit, einfach da zu sein und sich einzubringen. Insofern glaube ich, dass wir den Punkt Bürgerbeteiligung, den man sicherlich noch weiter verbessern kann, bereits schon besser erfüllen als alle etablierten Parteien. Das weiß ich halt eben nicht. Also das muss man, glaube ich, könnte man ja mal versuchen zu messen, wie viele Bürger, die jetzt nicht Mitglied sind. Weil ich meine, dass jetzt Bürger oder dass jetzt Mitglieder auch Bürger sind, das höre ich auch im Stadtrat. Da sind natürlich die Stadträte auch Bürger. Und dadurch, dass die Stadträte auch Bürger sind, hat man jetzt Bürgerbeteiligung, so ungefähr ist dann die. Nein. Also erstmal hätten wir ein Datenerhebungsproblem. Ja, wir wollen ja nicht, wir fragen ja niemanden nach der Adresse. Ich weiß ja nicht, du hast ja schon mal Landesparteitag besucht. Ich weiß nicht, ob du einfach mal einen Stammtisch besucht hast. Und ich öfter. Also in Aachen verfolge ich das sehr. Gut, okay. Hat dich jemals jemand danach gefragt, ob du Parteimitglied bist oder hätte das was geändert, wenn du eins wärst oder nicht, so für die ersten Schritte? Wenn es um Abstimmen geht, zum Beispiel, ja. Interessiert das sehr, sehr viel. dann ist das richtig. Wenn es um Abstimmen geht, dann interessiert das sehr viele. Aber man wird dir nicht den Eindruck vermittelt haben, dass du schweigen sollst, weil du kein Parteimitglied bist. Nee, aber das habe ich ja bei anderen Parteien auch nicht. Also da kann ich auch mit den Leuten reden. Also gut, in Transparenz sagen wir mal, habt ihr im Moment die Nase vorn, auch wenn, sagen wir mal, manches Protokoll sicherlich verbesserungswürdig ist, auch bei der Fraktion, würde ich mal jetzt sagen. Und die Frage ist natürlich auch Informationsaufbereiten und solche Sachen, da hapert es, glaube ich, auch sehr vielen. Also das war ja auch ein Kritikpunkt an Pressemitteilungen. Also ich würde lieber mal eher wissen, wie sehen die Hintergründe aus, weil eine Pressemitteilung ist halt immer sehr kurz. Also ich meine, ist auch historisch gewachsen so kurz, ne? Zeitung ist halt nicht viel Platz. Und da kann man halt schlecht auf die Hintergründe so eingehen. Und da wäre natürlich schon schön, wenn ich mal jetzt, wenn irgendwer gerade über die West-LB herzieht oder so, oder was auch immer gerade ist, dass ich da irgendwie eine dedizierte Auflistung auch der Hintergründe bekomme, wo ich mich dann so ein bisschen einarbeiten kann. Weil sonst kann ich ja eh schlecht mitdiskutieren. Also sonst bleibt es bei den Äußerungen. Ich bitte darum. Gern. Gut. Weil das ist nämlich etwas gewesen, was mir an deinem Blogbeitrag bzw. an dem Video aufgefallen ist. Ich hatte da den Eindruck, dass du dir wohl nur Fraktionspressemitteilungen angeschaut hast. Also ich habe mir eben noch mal kurz die Mühe gemacht, das hat eine Viertelstunde gedauert, und habe alle Pressemitteilungen des Landesverbands bis hin zur Wahl selbst am 13. Mai zurückverfolgt. Achim, ich unterbreche dich sehr ungern, aber irgendwas ist an deinem Mikro jetzt anders als vorher und die Qualität ist gerade wesentlich schlechter. Guck, ob es rücken kann, sonst mach einfach weiter. Ich mache einfach mal weiter. Ich habe das mal ein bisschen lauter gestellt. Also ich habe mal alle Pressemitteilungen zurückverfolgt, die wir bis zur Wahl veröffentlicht haben. Das waren 18 Stück. Und davon waren 10, 17 oder 18, davon waren 10 das reine Verbreiten von Informationen. Also dass es entweder um die Weitergabe von Terminen ging, oder das Verbreiten von Ergebnissen, beispielsweise des Tags der politischen Arbeit, der Informationen über die Klage jetzt bezüglich der Kommunalwahlen in Dortmund, Arbeitsergebnisse von Arbeitskreisen, Arbeitsgruppen etc. Und nur 7 gingen eigentlich in die Richtung, die du kritisiert hast. Also sprich, dass man reagiert hat auf ein externes Ereignis, dieses externe Ereignis kommentiert hat, mit einem O-Ton versehen hat, und da war dein Kritikpunkt zum Beispiel dann auch, dass man keine Wege aufzeigt, wie man es besser machen könnte. Und auch das habe ich mir kurz angeguckt bei diesen 7 Pressemitteilungen. Das trifft wirklich bei 2 zu. Da hast du recht. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich bei 2 Pressemitteilungen von 17 oder 18 etwas daneben liege, dann ist das, denke ich, schon eine ganz gute Quote. Okay, dann, wie gesagt, die habe ich mir jetzt in der Tat nicht angeschaut, dann mag das da besser sein. Ich meine, es bleibt das Unpersönliche, was ich halt eigentlich wichtig finde. Ja, natürlich, du hast halt das Problem bei Informationen, die du jetzt wirklich an den Medien weitergibst. Also wenn wir jetzt beispielsweise was zum Landesparteitag schreiben, dann machst du eine Aufzählung von reinen Daten. Also sprich, wer ist erster Vorsitzender, wie viele Teilnehmer haben an dem Landesparteitag teilgenommen. Du musst vielleicht den einen oder anderen Rotor noch reinpacken und das war's. Und was wir auf jeden Fall auch immer machen, das weiß ich, wir fügen immer Quellen ein. Also wir haben immer 1 bis 5 Quellen unter der Pressemitteilung noch stehen, die weiterführende Informationen liefern. Gut, ja, die sehe ich hier. Gut, dann, wie gesagt, ist das besser. Trotzdem ist, also für mich ist es halt so, wenn ich auf die meisten Seiten hier gucke, ist es halt eigentlich nur Pressemitteilung. Das heißt, ich habe halt keine Leute, sag mal, ich sehe keine Leute dahinter. Und das ist halt, was du möchtest für mich erstmal Abstand ist. Denn ich möchte halt eine persönliche Meinung auch mal sehen. Also ich möchte sehen, wer sind die Piraten überhaupt? Also das, also ich kann ja nur mit jemandem sprechen, den ich kenne. Das ist halt, also so baut sich ja eine Kommunikation auf, so wie es auf Twitter ist. Da gucke ich auch rein, da weiß ich, was sie denken. Und dann kenne ich die Leute und komme mit denen ins Gespräch. Oder Facebook oder was auch immer. Und auch bei Blogs ist es ja so. Und das passiert ja. Also diese Dinge passieren ja, nur die können natürlich nicht in einer eindimensionalen Kommunikation, also sprich, ich gebe im Namen des Landesverbands Informationen an die Öffentlichkeit weiter stattfinden, sondern das passiert auf einer anderen Ebene. Also bei uns sind die Stammtische wie Pilze aus dem Boden geschossen vor den Landtagswahlen. Wir haben, ich schätze jetzt mal so um die 100 Stammtische in ganz NRW, die sich regelmäßig treffen. Wir haben so viele Mumble-Sitzungen wie noch nie zuvor. Ja, aber Mumble kennt ja kein Bürger. Das ist ja das Problem. Also hier steht irgendwo ja, bei AG Bildung Adresse Mumble. Ja, aber wir sind zumindest dabei und beschäftigen uns damit, wie können wir diese Leute ins Boot holen. Also ich bringe jetzt mal einfach ein Beispiel, an dem ich selbst beteiligt war. Deswegen kenne ich das ganz gut. Wir haben die Urheberrechtsdiskussion vor den Wahlen noch angestoßen mit einer Online-Podiumsdiskussion und haben die verbreitet. Und die hat also nicht nur bei Piraten, sondern auch in der Bevölkerung und auch bei bestimmten Zielgruppen, die wir auch erreichen wollten, ganz ziemlich großen Anklang gefunden. Also da haben über 600 Leute daran teilgenommen und das waren beileibe nicht alles Piraten. Natürlich geht sowas nicht von heute auf morgen. Du hast außerdem das zweite Problem, wenn du jetzt sagst, ich brauche einen persönlichen Ansprechpartner. Die Partei geht auch sehr häufig hin und sagt, wir wollen weg vom Personenkult, wir wollen weg von der Situation, dass bestimmte Dinge immer mit einer ganz bestimmten Person verbunden werden, dass sich darauf fixiert wird und wollen mehr auf die Sachebene gehen. Und dann kann man wirklich nicht immer einfach nur ein bestimmtes markantes Gesicht präsentieren in der Hoffnung, da bleibt jetzt was hängen. Es muss ja nicht eine Person sein, es können ja auch mehrere Personen sein und man kann auch gucken, wie man das organisiert. Das könnte man ja auch diskutieren, ob das halt ein Pool von Personen ist oder sich bewerben kann oder was auch immer. Also mich interessiert halt, wie gesagt, trotzdem, wer sind die Leute auch? Ich meine, man könnte jetzt auch wieder auf die Fraktionen, das ist jetzt einfacher, da gibt es definierte Leute, die man gewählt hat. Da würde ich halt schon erwarten, dass sie dann auch mal sich da auf dem Blog auch bloggenderweise verewigen. Jetzt ich schicke voraus, Christian, du hast recht. Und nein, nicht ganz. Das, was du gerade forderst, das passiert. Der Knackpunkt ist nur, es findet nicht jeder. Und das ist etwas, was wir Piraten uns gefallen lassen müssen. Und das sage ich ja auch immer wieder. Es gibt die Antwort, das findest du alles im Wiki. Du findest zu jedem Abgeordneten seine Meinung, seine Kandidaturen. Du kannst nachvollziehen, was er in lokalen Sitzungen gesagt hat. Du kannst ein komplettes Bild von den einzelnen Menschen machen, rauf und runter. Aber du weißt nicht, wo alles steht. Und den Kritikpunkt, den dürfen wir Piraten uns ziehen und sagen, ja, da die Antwort mit findest du alles im Wiki und bei YouTube, die reicht einfach nicht. Habe ich jetzt nicht geschmutzt? Wobei ich an einem Punkt aber jetzt auch wieder einklinken muss. Also dieser Podcast ist ein wunderschönes Beispiel, dass die Kommunikation stattfindet, weil wir haben einen Nichtmitglied, der hat heute Morgen etwas geschrieben. Mir ist auch letzte Woche schon eine kleine Pressemitteilung, diese satirische, aufgefallen. So, da habe ich auch reagiert und keine 24 Stunden später sitzen wir jetzt abends hier und diskutieren darüber. Also wir diskutieren jetzt mit einem Gesicht, mit einer Person, nämlich dem Landespressesprecher und mit dem Organisator vom Krähennest, der diese Podcasts macht und das Ganze wird jetzt auch verbreitet und veröffentlicht. Also so ganz kann ich die Kritik nicht teilen. In einigen Punkten magst du vielleicht recht haben, aber wir sind auch noch eine junge Partei. Das heißt, viele Dinge muss man ausprobieren und gucken, wo funktioniert es denn überhaupt. Ja, wie gesagt, mir fehlt auch die Diskussion innerhalb der Partei so ein bisschen. Ich weiß halt nicht, was ich wähle dann auch, weil im Endeffekt geht es ja dann um Wählen, wenn ich euch wähle. Also wie gesagt, jetzt bin ich doch etwas enttäuscht von dem, was die Fraktion macht im Moment. Ich hoffe dann natürlich, dass sich das noch ändert. Aber auch, wie gesagt, was jetzt Bürger und so weiter betrifft, die kommen in vielen Kommunikationen einfach nicht vor. Also es wird halt gesagt, wir diskutieren mit der Basis. Also da muss ich dir ganz klar widersprechen. Ich mache jetzt einfach drei Beispiele aus dem Wahlprogramm. Das Thema Fracking, das Thema Dichtheitsprüfung und das Thema E-Zigarette, das waren ganz klar Themen, die auf Bürgerseite entstanden sind, wo sich Bürgerinitiativen gebildet haben und wo wir als Partei auf diese Initiativen zugegangen sind, mit denen gesprochen haben und daraus Parteiprogramme entwickelt haben. Also das kann ich nicht so ganz teilen. Ja, das mag sein. Trotzdem sehe ich in der generellen Kommunikation, wenn es auch darum geht, was zum Beispiel, was soll die Fraktion entscheiden oder so, das ist ja auch in deinem Blogpost da erwähnt, ne, dann geht es A, war glaube ich Gewissen, zweitens wäre irgendwie Fraktionsmeinung und drittens wäre dann Basis und da frage ich mich, wo ist der Bürger? Also ich meine, das ist für mich das Problem. Also es werden ja auch zum Beispiel keine Aufrufe gemacht, die ich jetzt hier direkt sehe, also wie gesagt, ich habe es jetzt nicht eure Homepage, also die Landeshomepage nicht so genau angeschaut jetzt hier, aber gerade auch bei der Fraktion, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt diskutiert, irgendwie wie die Webseite aussehen soll, da wäre ja schön, wenn man das mal öffentlich diskutiert, auch einen Blogpost dazu schreibt, wir haben folgende Ideen, welche Ideen habt ihr? Jetzt gibt es eine Ausschreibung, jetzt ist anscheinend schon alles fest. Wie ich gehört habe, gibt es auch noch tolle Ideen, was man bei Social Media und Co. machen will, aber die sind alle erstmal intern. Wie gesagt, das ist jetzt Fraktion, da bist du jetzt der falsche Ansprechpartner hier. Wir können trotzdem drüber sprechen. Ja, gut, ich sag's ja auch. wie gesagt, das ist halt so ein bisschen für mich das Problem und natürlich das mit der Auffindbarkeit ist ja, ich meine, das Christian, entschuldige, ich unterbreche. Hilf mir eben, was ist eine Ausschreibung und was ist schon erledigt und was würdest du dir wünschen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Es gibt ja von der Fraktion eine Ausschreibung, die Webseite neu zu machen. Das, für mich sieht das aus wie eine reine Presse-Webseite irgendwie. Da sind schon irgendwelche Media-Clippings auf der ersten Seite oder so. Mhm. Sag mal, da hat sich anscheinend Pressestelle und Fraktionen, man weiß ja nicht, wer genau sich wo zusammengesetzt hat, Protokolle gibt es davon auch nicht, hat sich da irgendwas ausgedacht, woraus dann diese Ausschreibung entstanden ist. Das ist ja das, irgendwer hat ja ein Konzept gemacht. Dann hat man irgendwo, ich weiß mehr wo, auf Twitter oder wo mehr mitgeteilt, dass sie auch irgendwie für Social Media noch tolle Konzepte und Ideen haben, aber die werden halt nicht so öffentlich diskutiert. Und genau, also für mich ist eigentlich das Hauptsächliche, was ich sagen, mir erhofft hatte von der Partei und auch von Fraktionen, dass sich irgendwas ändert. Also dass man, wie gesagt, auch sich, sag mal, Gedanken macht, auch bezüglich Transparenz, die wird auch für mich sehr wenig diskutiert, wo die Grenzen sind. Wenn irgendwelche internen Mailinglisten eingerichtet werden, gibt es ja Richtlinien für, weil das wandert ja dann alles so auf solche Mailinglisten schnell ab, das sehe ich in Aachen halt. Und also diese ganzen Diskussionen, die fehlen mir so ein bisschen. Also dass man so eine Selbstreflexion macht, was machen wir da gerade? Ist das gut, ist das schlecht? Werden wir unseren Ansprüchen gerecht damit? Auch beim Interview geben, bei Talkshows und so weiter. Also weiß ich, ob es da eine AG für gibt, die ich bis jetzt nicht gefunden habe. Also AG Transparenz gibt es, glaube ich, auf Bundesebene oder so. Die gibt es, ja. Also mit denen war ich ja auch hier beim Tag der politischen Arbeit da zusammen. Aber auch da, weiß ich, fehlt mir halt so der... die Definition dessen, was ihr denn da jetzt wollt. Ich meine, die muss ja nicht fest sein, die kann wahrscheinlich auch nicht fest sein, weil man Sachen ausprobieren muss. Und wie gesagt, das fehlt mir da so ein bisschen, dass man darüber mal auch diskutiert und nicht nur über Inhalte und nicht nur über Strukturen, weil das ist das, was ich halt sehe. Das ist Strukturen hoffen jetzt zu Ende, aber das fehlt mir eben. Achim, möchtest du? Ich habe jetzt noch kleine Probleme, also weil da sehr viel jetzt auf der Fraktion eingedroschen wird, da kann ich nicht viel zu sagen, beziehungsweise das, was ich dazu sagen kann, habe ich in meinem Blogbeitrag schon verwurstet und da muss ich Christian erstmal einfach recht geben, ohne das jetzt wirklich zu sehr ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, beziehungsweise Dialoge mit Nicht-Parteimitgliedern, da verweise ich jetzt nochmal auf. Wir haben Stammtische, wir haben Kalender, die genutzt werden können, wir haben für jeden verfügbare Telefonnummern. Ich weiß, also ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung, ein Drittel der Anrufe sind von Bürgern, die irgendwelche Fragen haben, wo der nächste Stammtisch ist, wo sie im Wiki was finden können oder Parteimitglieder, die sich noch nicht orientiert haben in unseren Online-Instrumenten. Also das findet durchaus statt, aber ich muss ja nicht jetzt alles dokumentieren, was ich an Anrufen bekomme deswegen. Meine ich jetzt ja auch nicht. Also, okay. Dann geht es jetzt um die Konzepte, wenn Konzepte erarbeitet werden, macht es Sinn, Input zu erfragen. Was zum Beispiel jetzt Liquid Feedback angeht, haben wir in NRW, das ist wirklich eingeschlafen, das ist nach der Landtagswahl 2010, da hat es einfach ein riesengroßes Loch gegeben. Da ist ungefähr ein Jahr lang gar nichts passiert innerhalb der Partei und als dann Berlin langsam so sich aufgewärmt hat Richtung Abgeordnetenhauswahlen. Da hat dann auch hier in NRW wieder ein Umbruch stattgefunden und wir nutzen beispielsweise seit diesem Sommer, also das ist jetzt seit 4 oder 5 Wochen wieder aktiv, Liquid Feedback innerhalb des Landesverbands. Und es wird innerhalb. Man muss aber jetzt auch, wenn du jetzt mal sagst, wie kann ich mich als Bürger beteiligen? Man muss aber auch jetzt ein paar Gesetze möglicherweise berücksichtigen. Das heißt, du kannst nicht überall und an jeder Stelle als Bürger an Schräubchen drehen. Es ist halt so, dass auf einem Landesparteitag nur akkreditierte Mitglieder zu bestimmten Dingen abstimmen dürfen. Und Bürger, die interessiert sind, sind herzlich eingeladen und können sich auch einbringen. Und es wird sich immer ein Pirat finden, der beispielsweise eine Idee oder einen Antrag übernimmt. Das hat in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal funktioniert. Du kannst aber nicht von einer politischen Partei, die dem Parteiengesetz genügen muss, erwarten, dass sie jetzt sagt, die Bürger kommt und ihr könnt jetzt wirklich hier in der Partei bestimmen, ohne Mitglied zu sein. Das funktioniert nicht. Sehe ich auch keine Chance, dass das in irgendeiner Form. Das war jetzt aber, glaube ich, auch nicht die Forderung von Christian, oder? Ja, zumindest Meinungsbilder oder sowas könnte man ja abfragen, muss ja nicht dran halten unbedingt. Aber zumindest, wie gesagt, wenn ich zum Beispiel hier mal reingehe, also ich gehe jetzt hier auf AG Bildungspolitik, wie gesagt, da steht Adresse Mambel, da weiß ich als, wenn ich jetzt doofer Bürger wäre sozusagen, wüsste ich schon mal nicht, Mambel, in welcher Stadt ist denn das, wo ich da hin muss. wüsste ich schon mal nicht. Ist halt eine Riesenhürde, da reinzukommen. Dann gehe ich halt auf die Seite AG Bildung hier. Dann ja, sehe ich irgendwie irgendwelche Tops. Also bin ich anscheinend irgendwie in einem Protokoll oder irgendwas gelandet. Weiß ich auch nicht so ganz. Ich sehe halt keine Liste von irgendwelchen, was bis jetzt passiert ist, was die Positionen sind, wie die entstanden sind und so weiter. Das heißt, also diese ganze Informationsaufbereitung, die halt, sagen wir mal, Grundlage dafür ist, dass ich überhaupt mitmachen kann. Weil gerade wenn ich später dazu komme, will man eigentlich immer von vorne wieder anfangen. Da wäre es ja praktisch, wenn ich mich vorher schon mal komplett informieren könnte. Und Christian, das fehlt mir halt. Möchte ich was zu sagen. Erst nochmal eben zur Fraktion. Mein Job ist es nicht, die Fraktion lieb zu haben oder lieb gehabt zu werden. Nichtsdestotrotz möchte ich die Fraktion insofern in Schutz nehmen, als dass sie sich ja auch mit dem Webauftritt und vielen Dingen jetzt beschäftigen, dass wir eine Sommerpause haben, die sicherlich auch der Fraktion ganz gut tut. Und da unterhalten wir uns vielleicht nochmal in 6 Monaten drüber, wie dann die Situation aussieht. Ich bin selber so mit dem Internetauftritt auch nicht zufrieden, aber ich glaube, das gilt auch für die 20 Piraten. Und ich bin jetzt mal optimistisch und sage, das wird sich in eine bessere Richtung entwickeln. Das, was du jetzt gerade sagst, da glaube ich, da wird dir dein weit überdurchschnittliches IT-Wissen gerade ein bisschen zum Verhängnis. Denn wenn ich die Position der Bildungspolitik erstmal nachvollziehen möchte, dafür gibt es tatsächlich, auch wenn ich über das eigene Wiki und wie jeder Pirat weiß, dass nicht alles leicht zu finden ist, meckern mag, nichtsdestotrotz kann man sehr leicht das Wahlprogramm finden und man findet die Position der Bildungspolitik. Ja, aber und nicht, wenn man sie entstanden sind, ich lass nicht dich, die ich Studien lass dich, dazu. Ich lasse dich sofort. Wenn man auf die Startseite und im Krähennest rede ich immer wieder darüber und ich buchstabiere auch URLs, um nicht zu sagen, es steht einfach nur im Wiki. Wenn man über die Startseite geht und dann auf das Wiki klickt und dann findet man die Arbeitsgruppen, das hast du schon getan, und dort finde ich auch die Arbeitsgruppe Bildung. Und natürlich gibt es Begrifflichkeiten wie Mumble, die nicht für jeden gleich klar sind. Aber auf diesen Seiten finde ich auch, ich habe jetzt AG Bildung nicht vor mir, die Seite, deswegen mache ich das jetzt auch einfach aus dem hohlen Bauch raus. Aber üblicherweise gibt es da auch eben Protokolle und es gibt auch Mitschnitte. Und darüber kann ich tatsächlich Positionen, auch den Entstehungsprozess nachvollziehen. Denn das ist ein wesentlicher Teil der Transparenz, wo wir ja alle so drauf schwören, dass wir nicht nur am Ende immer nur erzählen, was irgendwie passiert ist, sondern dass man einmal teilhaben kann über die Software Mumble, die auch in der Tat nicht so schwierig zu installieren ist. Und zum Zweiten habe ich die Möglichkeit, auch im Nachhinein den Entstehungsprozess nachzuvollziehen. Jetzt sagst du nur auf der Seite, das findest du jetzt nicht, so wie ich es gerade verstanden habe. Also ich kann hier nichts nachvollziehen, ich bin halt direkt mit in einem Protokoll. Ich habe jetzt hier auf Informiere dich, glaube ich, geklickt erst. Mhm. Und dann irgendwo steht AG Bildung oder sowas. Oder ich weiß gar nicht mehr, wo ich drauf komme. Oder mitmachen war es, Arbeitsweise oder sowas. Nee, Fachgruppen war es. Und wie gesagt, ich bin jetzt mit in einem Protokoll und dann bin ich schon im Wiki wahrscheinlich verloren. Mhm. Ich kann das auch gerne mal mit meiner Mutter ausprobieren, aber ich glaube, das wird eher schwierig jetzt, sich hier zurechtzufinden. Also ich meine, das ist ja auch jetzt nichts, was jetzt nicht so manch ein Pirat unterschreiben würde, dass das Wiki jetzt nicht richtig, so toll ist. Richtig. Also ich meine, wie gesagt, das ist aber, wie gesagt, für mich die Basis halt, um überhaupt mitzumachen, dass ich mich erstmal informieren kann. Und das ist halt auch als Wahlprogramm besprochen wurde und auch bei Tag der politischen Arbeit, auch da fehlt mir so der Kontext drumherum. Also da wurden halt bei Gesundheitspolitik 2 Positionen mal 3 Minuten lang vorgestellt, so jetzt diskutiert mal. Mhm. Und aber ich meine, geht man davon aus, dass alle mitten in der Gesundheitspolitik drin sind? Schien mir nämlich nicht so. Und dann kommt natürlich nichts mehr raus. Also ich meine, man muss... Kurze Frage, sprichst du jetzt von der letzten Landtagswahl und dem Wahlprogramm? Jetzt vom TDPA gerade, ne? Also das mit Gesundheit war beim letzten in Köln, also nach... Das war der programmatischen Arbeit, ja, oder politischen Arbeit. Genau, Tag der politischen Arbeit. Ich war bei dem davor auch da, aber da war mir auch danach nicht klar, obwohl ich da war, wo denn die Ergebnisse der anderen Arbeitsgruppen dann jetzt genau waren, weil, also ich hatte da ja auch zu Open Data mitgearbeitet oder so, und dann hatte aber irgendeine andere Arbeitsgruppe das auch noch gemacht. Dann dachte ich, ist ja gut, wenn man sich vielleicht zusammenschließt. Dann war mir nicht klar, wo man das Zeug findet. Also das ist alles so ein bisschen schwer, selbst für Leute, die sich mit der Technik auskennen. Mal so. Ja, du hast ja recht. es ist in der Tat so. Es ist schwierig und informativ. Also es ist sicherlich auch eine kleine Wissenschaft innerhalb der Piratenpartei zu wissen, wo man es findet. Und das gelingt mir bei Weitem nicht, obwohl ich auch aus der IT-Branche komme, immer alles zu bedienen und alles zu wissen, wo es irgendwo steht. Ich verliere auch sehr schnell selber die Geduld, wenn ich etwas suche. Ich gebe mir meine 60 und vielleicht auch meine 120 Sekunden. Und mein nächster Schritt ist dann, weil ich natürlich die Leute kenne, nachzufragen. Und da hast du recht, das ist für den Bürger durchaus schwieriger. Das kann aber für mich nicht die pauschale Kritik sein, weil ich zumindest als Bürger die Chance habe. Das, was ich bei allen anderen Parteien sehe in der Vergangenheit, und deswegen bin ich Pirat, ist, da bekomme ich ja nur noch das Endergebnis präsentiert. Und von etablierten Parteien wird mir immer wieder erklärt, alles muss so sein, wie es ist und die Verfahren müssen so sein, wie sie sind. Und das hat mich unzufrieden gemacht. Insofern gebe ich dir zwar recht, dass man daran arbeiten muss, aber das ist den Piraten auch bewusst, dass man das verbessern muss. Trotzdem sind wir da einen Riesenschritt voraus und das macht uns bisher stark. Gut, wenn ihr das so seht, also es, für mich kommt es nach der Situation an. Also wie gesagt, ich sehe immer noch trotzdem eine unpersönliche Homepage, wo ich halt erstmal keine Leute ansprechen kann, die mir jetzt so direkt auffallen. Also ich würde mir lieber einen Blog wünschen oder sowas, wo viele Leute reinschreiben. Da kommt es ja wieder, wenn es gibt es auch ja der Vorstand ist. Bloggen ja einige. Aber du hast ja, es natürlich. Die sind ja nirgendwo, wo finde ich die denn hier direkt? Ja. Also ich würde mir auch. Was soll ich sagen, Christian? Ja. Ja. Achim. Ja, wo ich sie finde. Suchst du jetzt auf der Webseite des Landesverbandes oder auf der Fraktion? Nee, er ist schon bei der Fraktion. Nein, ich bin jetzt beim Landesverband. Da muss ich mich einfach raushalten. Also er ist beim Landesverband. Oh, da muss ich ja unsere Seite mal aufrufen. Wo bist du denn da? Da machen wir jetzt mal hier Live-Hacking. Sind denn hier die Blogs? Piraten vor Ort sehe ich hier, aber keine Blogs. Was würdest du denn von der Piratenpartei NRW-Seite jetzt erwarten, was du... Man könnte zum Beispiel so eine Art Aggregator ja einbauen, wo die dann zusammen aggregiert werden, die Blogs, die man sich da aussucht. Da hätte man zumindest etwas, wenn man sich nicht auf den Vorstand da so fokussieren will. Ich würde aber auch gerne wissen, dass der Vorstand denkt, mal abgesehen davon, weil ich würde schon sehen, dass der eine Repräsentationsfunktion auch hat, auch wenn ihr es vielleicht nicht seht. Das ist sein Hauptjob. Ja, gut, aber dann, wie gesagt, der ist ja auch derjenige, der dann zur Presse geschickt wird im Zweifel oder die Presse sagt, wir wollen aber nur Vorstand haben und dann wird das meist ja so gemacht, glaube ich. Und daher wäre auch interessant, wenn ich mit dem in Kontakt treten kann. Der kann ja auch sagen, ich stehe für die Partei, ich trage das mal weiter und sage nicht unbedingt meine Meinung unbedingt immer. Oder mache es zumindest erkenntlich, dass es meine Meinung ist und nicht die der. Also für den Vorstand kann ich nur jedem raten, hört das Krähennest als Podcast und dann wisst ihr, was der Vorstand macht und dann lernt man, glaube ich, jedes einzelne Mitglied ganz gut kennen. Ja, das mag sein. Podcast hören ist auch schon wieder was anderes, als mal schnell einen Text überfliegen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Abonnenten hast du da bei dir? Ja, da habe ich Schwierigkeiten, das wissen wir nicht, nein. Wir können nur die täglichen Zugriffszahlen nachvollziehen. Gut, da wäre ja auch interessant, eigentlich. Das veröffentlichen wir sogar. Also die täglichen Zugriffszahlen beim Krähennest auf das XML-File liegen derzeit bei 800 am Tag. Okay, was natürlich jetzt immer schwer zu sagen. Das ist nicht ausschlaggebend, weil man nicht weiß, wie viele werden direkt gehört, die fallen nicht in die Statistik rein. Also es ist für uns ein Richtmaß, sage ich mal. Aber ist ja auch ein Check. Also ich meine, es muss ja sein, wenn ich jeden Tag checke, ob was Neues da ist, dann zählt das ja wahrscheinlich auch dabei. Ja, das zählt dazu, im Umkehrschluss zählt aber nicht dazu, wenn jemand eben nicht einen Podcast-Player benutzt, sondern einfach direkt sich ein MP3 anhört, dann können wir das nicht mitzählen, weil die verteilt sind an verschiedenen Stellen. Deswegen haben wir da durchaus ein Problem. Gut, wie gesagt, das ist, wie gesagt, das, was ich sagen kann. Also ich würde mir es persönlicher wünschen, da in der Art, wie auch immer man es genau macht. Da müssen wir noch drüber sprechen, damit wir das richtig verstehen. Also ich habe eine Frage an Christian. Wir haben jetzt deutlich über 5000 Mitglieder. Davon, sage ich mal, sind 10% aktiv. Würdest du bei 500 Mitgliedern, die aktiv an einer Webseite persönlich arbeiten, noch von Übersichtlichkeit sprechen? Was meinst du jetzt, wenn 500 Leute bloggen oder was? Oder? Ja, wenn jetzt 500 Leute zum Beispiel auf der Webseite, also auf dem Einstiegsportal des Landesverbandes bloggen würden. Machen die das täglich? Weiß ich nicht. Also muss man ausprobieren. Also das Frage, wenn das so wäre, würdest du das als erstrebenswert ansehen? Es kommt darauf an, wie man es organisiert. Das ist die Sache. Wenn es zu viel wird, ist ja, sagen wir mal, nicht der Grund, dass man weniger machen muss oder nicht das, was dann rauskommt, sondern dass man es besser irgendwie strukturieren muss. Also, dass ich das finde, was ich finden will. Also generell will ich erstmal so viel Infos wie möglich haben. Und wenn man das jetzt dann nach Themen sortiert oder was auch immer, dass man halt Meinungen zu einem bestimmten Thema auch hat und nicht nur die Protokolle, also dass es auch alles mehr verlinkt ist sozusagen, ne? Also sowohl die Podcasts, die darüber gehen, die Protokolle, die da sich drauf beziehen und Blogposts und von mir aus Pressemitteilungen, dass man das in einem irgendwie sehen kann. Und also da kann man immer noch gucken, dass man Top-Posts rausnimmt oder sowas oder dass die irgendwie... Du hast jetzt an der Stelle hast du wieder ein kleines Problem. Das ist wieder ein rechtliches Problem. In dem Moment, wo du die offizielle Seite eines Landesverbands hast, da musst du, glaube ich, zumindest sichtbar trennen zwischen der persönlichen Meinung einer Einzelperson, die jetzt bloggt, und zwischen einer Aussage eines Landesverbands. Das kann man ja machen. Ich meine, wenn ihr Blogs reinholt, aggregiert, dann kann man ja draufschreiben, dies ist ein persönliches Blog und was darüber hinausgeht, ist dann Landesverband. Also ihr wisst ja, wer zu wem gehört. Lass mich mal deinen Wunsch ein bisschen kanalisieren. Du kommst als Bürger auf eine Seite. Du klickst auf AG Bildung und eigentlich hast du als Bürger den Wunsch nachzuvollziehen, was ist denn im Moment bei der AG Bildung Ambach? Was passiert denn da? Wie sind die Positionen? Egal, wo man es irgendwo findet bei uns, das hast du vorhin kritisiert, dass du das nicht findest. Habe ich das so richtig wiedergegeben? So ungefähr. Also man muss so gucken, was jetzt Bürger wirklich, wie die auf die Seite gehen. Deswegen müsste man ja, wäre vielleicht auch so ein Aufruf nicht schlecht, dass die das mal irgendwo hinschreiben. Was ja, die du bist ja auch kein exemplarischer Bürger, weil du einfach viel zu viel IT-Kenner hast. Ne? Ja, ja, eben. Deswegen müsste ich jetzt aber nicht... Ich möchte ja eigentlich nicht, wir unterhalten uns jetzt gerade nicht nur da, nicht um alles zu verteidigen, was die Piratenpartei so macht und treibt. Ich glaube, Achim und ich finden grundsätzlich ganz gut, was die Piratenpartei prinzipiell macht. Aber die Dinge, die zu verbessern sind, sonst wären wir wahrscheinlich keine Piraten. Aber zu dem Punkt gebe ich dir recht, hätte aber spontan jetzt auch gar keine Lösung, wie man das denn jetzt besser machen sollte. Denn bis es zu einem Wahlprogrammpunkt kommt, dauert es eine Zeit. Die Leute schreiben ihre Protokolle und du hast recht, da muss ich natürlich ein Protokoll lesen. Da ist wieder ein Link auf der Seite. Dafür muss ich erstmal das System verstehen, dass nach einer Sitzung ein Protokoll geschrieben wird. Und dafür muss ich wissen, was ein Etherpad ist, um vielleicht auch zu verstehen, dass ja das lebt und dass daran gearbeitet wird, dass da mehrere Leute zeitgleich dran schreiben und dass es jetzt ja nicht den Standpunkt gibt. Das heißt, es müsste innerhalb einer Arbeitsgruppe sich jemand hinsetzen und jedes Mal ein Resümee formulieren, damit du als Bürger diese Information bekommst. Die Forderung kann ich verstehen, die ist auch sehr sinnvoll, aber ich wüsste im Moment nicht, wie wir es umsetzen sollten. Was meinst du denn, Achim? Ja, du müsstest es standardisieren. Und standardisieren heißt wieder, du müsstest also alle in ein Konzept zwängen, was erfahrungsgemäß sehr schwierig ist, weil viele ihre Motivation daraus schöpfen, dass sie kreativ sind. Ja, ich müsste sagen, so jetzt ist ja ein Diskussionsstand und wann soll der sein? Da gibt es ja dann allein darüber riesen Streitgespräche. Ich meine, Korsett habt ihr ja eh. Also das hat mir gerade alles erklärt, also, was das Korsett ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Kritik, ich kann es, wie gesagt, zu einem absoluten Laien, der nie mit dem Internet was zu tun gehabt hat, kann ich es zumindest in Teilen nachvollziehen. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn jemand sagt, ich habe jetzt wirklich den Wunsch, irgendwo mit also tätig zu sein oder mich wirklich zu informieren, dann finde ich diese Informationen auch und finde die ziemlich schnell. Auch was jetzt hier dieses Beispiel Arbeitskreis Bildung angeht, ich habe jetzt gerade mal auch kurz versucht herauszufinden, wie finde ich den denn überhaupt. Ich habe drei von der Hauptseite dreimal geklickt und eigentlich relativ nachvollziehbar geklickt und bin auf der Einstiegsseite des Arbeitskreises, finde dort Informationen darüber, wie ich aktiv mitarbeiten kann. Wie bist du auf die Einstiegsseite gekommen? Weil ich kam nicht... Ja, www.piratenpartei-nrw.de. Dann gehe ich auf Mitmachen. Mhm. Also das Mitmachen ist ja jetzt auch, denke ich, eher selbsterklärend. Ja. So, das muss ich mir eben selbst suchen. So, und dann steht unter Mitmachen gibt es die Fachgruppen. Und da, das ist jetzt ein Punkt, da gebe ich dir wirklich recht, das steht etwas versteckt. Mitten im Text im Wiki veröffentlichen wir die Übersicht der Piraten-NRW-Arbeitskreise. Das ist aber eine Sache, die an der arbeiten wir. Also wir hatten, das ist jetzt Zufall, gestern in der Sitzung und vor zwei Wochen in der Sitzung hatten wir das schon auf dem Schirm, dass wir gesagt haben, wie integrieren wir jetzt bestimmte Informationen, die im Wiki oder im alten Portal, also auf der alten Landingpage zu finden sind, in das neue Portal, was wir im Prinzip zum Landtagswahlkampf 2012 eigentlich erst eingerichtet haben. Also die Webseite, dieses www.piratenpartei-nrw.de, existiert in der Form auch erst seit ungefähr, ich sag jetzt mal Mitte April, Mitte April war es. So, wenn ich jetzt dann auf dieser Übersicht bin, dann kommst du halt, das ist das, was ich gerade erklärt habe, kommst du aufs alte Portal nochmal und diese Dinge sollen halt in das neue Portal integriert werden und da findest du dann die Liste der Arbeitskreise, der kommunalen Arbeitskreise und ich hoffe auch der Arbeitsgruppen und dann klickst du eine an und jetzt bin ich bei Bildungspolitik und dann bin ich wirklich im Wiki, also in diesem klassischen Wiki, was so häufig verflucht wird. Aber auch da finde ich eigentlich, wenn ich mir mal wirklich eine Minute Zeit nehme, alle Informationen, die ich brauche. Ja, wie gesagt, mich würde jetzt noch interessieren, die ganzen Standpunkte, wie man dazu kommt. Da ist halt die Frage, wie einfach das zu finden ist, wohin man da kommt. Eine Liste von, weiß ich, Studien oder irgend sowas, was man halt sich angeschaut hat. Weiß ich, ob es das hier gab. Also ich hatte es damals bei 2010, als es da dieses Bildungsprogramm gab, da habe ich das mal versucht. Jetzt ein bisschen her, wie gesagt, hätte ich jetzt nochmal gucken sollen, aber wie gesagt, mir fehlt halt so ein bisschen, wo kann ich denn erstmal nachlesen, was andere Leute schon gemacht haben, es gibt ja x Studien zu den Sachen, also wie kommt man zu diesen Standpunkten oder wie kommt man zu anderen Standpunkten? Also einfach erstmal eine Quellensammlung, das würde mich zuerst mal interessieren. Die Frage kann ich nachvollziehen. Ich wüsste aber nicht, wie man diese Frage pauschal für alle Arbeitsgruppen und Diskussionsstände kanalisiert beantworten wollte, wenn man den Arbeitsaufwand nicht so hoch treiben würde, dass man kaum mehr Zeit hat, um die eigentliche Arbeit zu machen. Das wäre jetzt so, sind jetzt so meine offenen Überlegungen dazu. Ja, du kannst schon, aber das geht ja wirklich ins Professionelle, das kannst du in Unternehmen oder wird in Unternehmen halt versucht zu etablieren, aber auch da klappt das eher schlecht als recht, wenn du professionelle Dokumenten und Informationsmanagementsysteme verwendest. Man wird ja eine Linkliste erstmal reichen. Also wenn irgendwer was durchliest und in die Diskussion bringt, kann es ja nicht so schwer sein, den Link irgendwo hinzuschreiben. Ja, mir geht es ja auch eigentlich hauptsächlich darum. Ich tut mir leid, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, du suchst da das Haar in der Suppe. Wenn ich jetzt an die letzten 2,5 Jahre zurückdenke, also ich spreche jetzt mal nur für die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit, was wir da erarbeitet haben, wie wir zu bestimmten Dingen gekommen sind, das ist alles in Protokollen hinterlegt, aber das alles so aufzubereiten, dass jemand, der sagt, ich will jetzt eine ganz bestimmte Information, von der ich jetzt vielleicht noch nicht mal weiß, dass sie existiert, innerhalb von einer Minute auf einer Webseite präsentiert bekommen, das funktioniert nicht. Nee, aber mir fehlt so ein bisschen die Diskussion, ob man es besser machen kann. Das ist, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob es da eine AG für gibt, ob es die AG Öffentlichkeitsarbeit ist. Ja, jetzt kommt die Standard-Piraten-Antwort. Ja, machst du doch einfach. Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich anders sein will. Ihr habt das gesagt. Also, ja, du hast ich mache es ja auch schon. Also ich versuche es ja auch schon. Also ist ja nicht. Ja, machst du ja auch. Aber du hast den Spot ja. Ich hätte auch Ideen, wenn die Diskussion gerade, da ist, würde ich mitmachen. Ich muss halt auch da wissen, wo sie dann stattfindet. Also vielleicht ist die AG Transparenz dann der Ort, das zu machen. Ja, die AG Transparenz wäre ein Ort dafür. Wie gesagt, also Ideen habe ich da schon. Also ich zum Beispiel auch Protokolle nicht ins Wiki zu schreiben, sondern einfach mal in einen Blog zu schreiben. Da muss man sich auch keine Wiki-Syntax merken und es ist direkt per RSS schön abonnierbar und es ist automatisch chronologisch geordnet. Also wie die Fraktion es ja an sich macht, den hatte ich das ja auch mal vorgeschlagen. Fände ich zum Beispiel praktischer. Dann hat man zumindest pro Thema ein Ding, wo man gucken kann. Also, du hast passiert. Der Fraktion das vorgeschlagen, die haben es umgesetzt und du fragst nach Bürgerbeteiligung? Das ist jetzt ein kleiner Punkt. Also, ja, das war jetzt ein Elfmeter, den musste ich jetzt mal eben auskosten. Ja, also jetzt nicht bei, ich frage jetzt eher nach Bürgerbeteiligung bei den eigentlichen Themen. Natürlich. Wo kommen die Reden her? Also wer sagt was in der Rede? Wo wird das denn diskutiert? Fragt sich vielleicht auch die Basis, keine Ahnung. Nehme ich mal an. Also Achim fragt sich es, glaube ich. Was die Kommunikation Fraktion, Parteibasis angeht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da liegt eigentlich im Argen noch. Das ist so. Ersetze mal Basis durch Bürger. Basis ist ja auch Bürger. Ja, also da kann ich jetzt wieder nur für die Kommunikation Bürger-Landesverband sprechen, die funktioniert. Wenn jemand kommunizieren möchte mit uns, kann er das ohne Probleme und ohne große Einschließungen machen, jederzeit. Gut. Das ist jetzt einfach, sag ich so. Ich habe es eingangs irgendwann mal erwähnt, Leute, die mich anrufen, denen helfe ich sofort. Ich sehe mich da in der Funktion auch ein bisschen als Dienstleister. Nicht nur übrigens gegen Bürger, ich trenne da gar nicht so zwingend zwischen Bürger und Journalisten, weil Journalisten auch sehr häufig technische Fragen haben, beispielsweise wie man Mumble installiert oder wo sie auf einer Wiki-Seite ein bestimmtes Protokoll finden, weil sie recherchieren wollen oder wo sie Ansprechpartner finden für lokale Organisationen, die kriegen ihre Hilfe sofort. Also ich habe so eine Maxime, dass wir jetzt also Telefonanrufe innerhalb von einer Stunde, E-Mails innerhalb von 24 Stunden beantworten. Das funktioniert auch mit wenigen Ausnahmen. Diesen Vorwurf muss ich echt, zumindest was den Bereich Öffentlichkeitsarbeit angeht und Ansprechpartner, da muss ich abweisen. Ja, ich sage jetzt auch nicht, dass man mir nicht antwortet, wenn ich irgendwo frage. Das ist jetzt nicht so. Da mag ich zugeben, dass es bei anderen Parteien, je nachdem, wo man gerade nachfragt, dann vielleicht schlechter aussieht. Also im Gegenteil, von den Journalisten sind wir sogar gelobt worden für unsere Arbeit. Ja, also Journalisten sind auch wieder keine Bürger, aber ja. Ja gut, aber Journalisten sind halt in gewisser Weise auch sind Stellvertreter für Bürger. Es ist ja nicht nur so, dass da irgendwie ein Horst Schlemmer rumreitet und jetzt die Story, sondern es geht ja auch darum, dass Hintergrundjournalismus zum Beispiel ist. Also da habe ich ein paar Mal gehabt, Leute, die Hintergrundartikel schreiben oder Bücher schreiben sogar, dass die sich telefonisch mit uns in Verbindung setzen und denen wird auch geholfen. Und da geht es auch nicht jetzt irgendwie darum, dass man jetzt sofort denen einfach nur eine Zahl liefern muss, wie beispielsweise, wie viele Mitglieder habt ihr gerade oder wie hieß der Vorstand im Jahr 2010. Dann lasst mich doch jetzt mal einfach ein Resümee formulieren. Unterbrecht mich, wenn ich da falsch liege. Es gibt sicherlich einiges, fange ich mit dem Negativen an, was die Piraten verbessern können. Aber wenn wir 100% gut wären, würden wir zu 100% gewählt und dann hätten wir keine Demokratie mehr. Das fänden wir grundsätzlich doof. Tolle Argumentation. Ja, die ist von mir. Ich finde sie auch ganz gut. Also dürfte nie gut werden. Das ist jetzt ein gemeiner Umkehrschluss, auf den ich nicht eingehen möchte. Schlussendlich haben wir da Dinge, die verbessert werden sollten und können und wie auch immer. Dann haben wir die Kommunikation Bürgerbasis und Fraktion, wo alles nicht goldig ist. Das wissen wir und da sollten wir der Fraktion die Zeit geben bis nach der Sommerpause, um dann nochmal darüber zu sprechen. Und Christian, ich würde das gerne mit dir wiederholen. In 3 Monaten zum Beispiel, ohne jetzt einen Termin zu nennen. Und dann lass uns nochmal drüber sprechen, wie es dann da aussieht und wie deine Vorstellung als Bürger, auch wenn du nicht der exemplarische Bürger schlechthin bist, wie die dann aussehen. Lass uns gleich noch Wünsche formulieren, weil ich würde mir doch noch wünschen, dass man mehr diskutiert darüber, was man denn genau will. Also auch an politische Kommunikation, was man anders machen will, also auch im Hinblick vielleicht auf Talkshows, Interviews und so weiter. Was macht man, wenn einer mal jetzt ein 20-Sekunden-Statement haben will? Sagt man einfach, nö, geht nicht oder was? Weil ich meine, das kommt ja auch daher, dass das immer so platt dann ist, weil man eben nur 20 Sekunden hat. Und natürlich auch Informationsaufbereitung, also wenn da jemand diskutiert und sagen wir auch Ziele mal setzt, auch bei Transparenz, auch das würde mich interessieren, also wo sind die Grenzen dann oder sagen wir mal, wie sieht die Selbstreflexion aus, ob man noch transparent genug ist oder nicht. Auch sowas würde mich interessieren, dass das mal vielleicht mehr diskutiert wird. Man nimmt das, glaube ich, immer so als gegeben an, wir sind die Piraten, wir sind toll transparent. Das aber muss man nicht als gegeben hinnehmen. Ja, aber so habe ich halt oft das Gefühl. Wie gesagt, die anderen wären auch transparenter, so ist es nicht. Ne? Schreiben das nur 58 Mal in den Koalitionsvertrag. Ja, weiß ich nicht. Also da dauert es natürlich länger, weil die mehr Ballast haben. Aber es gibt schon Leute, die das sehr ernst nehmen da. Also vielleicht jetzt... Anderes Thema, aber danke Piratenpartei. Ja. Ja, wie gesagt, ob dank der Piratenpartei, weiß ich auch nicht, dank des Internets, würde ich sagen. Dank der Piratenpartei. Dank des Bürgers. So, da sind wir auch alle drin. Ja, also wie gesagt, das würde mich halt auch interessieren, dass da mehr Diskussion darüber herrscht, auch irgendwie, wann interne Mail-Listen okay sind, wann sie nicht okay sind, wer das vielleicht überwacht, wenn das überwacht werden muss, was da passiert und solche Sachen. Moment mal, interne Mailinglisten. Achim, gibt es in der Fraktion Mailinglisten, die nicht mitgelesen werden können? Ja. Gut, dann habe ich jetzt dazu gelernt. Auch in Aachen hier beim Kommunalding. Also rein theoretisch kann man rein, aber man muss sich bei irgendwem melden. Also die Hürde ist relativ hoch und ich weiß auch nicht, was passiert, wenn sich jetzt ein SPD-Mitglied da melden würde. Müssen wir mal ausprobieren. Ich muss da aber auch ein bisschen was zu sagen. Wir hatten eine Diskussion ja auf vielen. Das ist auch ein spannender Prozess, also was jetzt Transparenz und beispielsweise Datenschutz angeht. wo ist da die Grenze? Also ich persönlich denke immer, das ist fließend und man kann das nicht mathematisch genau definieren. Wir hatten das auf der Bundes-SG-Presse-Ebene, da wurde das häufig und übelst teilweise diskutiert. Wir hatten das auch in NRW hier und da mal. Wir sind in NRW eigentlich immer damit ganz gut gefahren. Also ich, alles, was ich mache, passiert transparent. Also mit ich meine ich jetzt die Öffentlichkeitsarbeit, weil es wurde auch bei uns mal kurz diskutiert, schließen wir die Liste oder ist es, könnte es ein Problem werden. Und ich habe also in 2 Jahren Arbeit in der Öffentlichkeitsarbeit festgestellt, dass das nicht notwendig ist. Das heißt, wenn man mal kritische Informationen hat, die nicht jeder sehen darf, also völlig egal, ob es Kontaktinformationen einer Person sind oder ob es die Quellenangabe ist oder was auch immer, die man jetzt nicht veröffentlichen darf, um die Quelle selbst zu schützen, das ist, passiert so gut wie nie. Und wenn es passiert, dann kann man das ziemlich elegant umschiffen. Also es lohnt den Aufwand nicht gegenüber einer geschlossenen Liste. Was die Transparenz angeht, da möchte ich an einem Punkt einfach nochmal ein bisschen anmahnen. Sehr häufig wird Transparenz verwechselt mit, ich möchte gerne vorgekaut auf den Tisch gelegt bekommen. Das ist der falsche Anspruch in meinen Augen. Transparenz bedeutet für mich, es ist verfügbar und wenn es jemand wirklich interessiert, kann das nachlesen, nachhören oder nachsehen. Aber es sollte nicht so sein, dass alles und jedes, was diskutiert wird, auch öffentlich durchaus diskutiert wird, so aufbereitet wird, dass man es innerhalb von 30 Sekunden finden kann. Wichtige Informationen ja, aber nicht alles. Und dazu zähle ich zum Beispiel auch Protokolle. Wenn mich jemand nach bestimmten Entscheidungen von vor 1,5 Jahren anspricht, dann verweise ich ihn auf die Protokollseite, in der alle Protokolle zeitlich aufgelistet sind und sage, such es dir raus oder benutze die Suchfunktion im Wiki dafür. Ich glaube nicht, dass der Anspruch da sein sollte, dass man irgendwie jetzt noch eine bessere Version von Google oder so in unserem Wiki installiert. Oder seht ihr das anders? Also ich sage jetzt nicht, dass das sofort dastehen muss. Also wenn die Suche okay ist und so, ist es okay. Also ich meine, dass solange es da steht. Und sagen wir mal, die Frage ist trotzdem natürlich Usability und so weiter. Also wie gesagt, ich gehe jetzt nicht vom IT-Fachmann aus, der dann weiß, wie er das macht, sondern ich gehe dann erstmal vom Otto-Normalbürger aus. Und ich meine, daran kann man eigentlich immer arbeiten. Also ich teile Achims Ausführungen zum großen Teil, bin aber der Meinung, natürlich, es muss nicht alles perfekt immer aufbereitet sein. Allein die Tatsache und das Wissen bei Entscheidungsprozessen, dass auch in 3 Jahren jemand alles genau nachvollziehen könnte, wenn er sich die Mühe macht, verändert unter Umständen einen Entscheidungsprozess und macht so manchen Mitentscheider vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Und dafür ist Transparenz auch da. Zum anderen, so sehe ich unsere Aufgabe im Krähennest natürlich auch, machen wir Dinge transparenter dadurch, dass wir sie vorkauen und aufbereiten und Leuten leichter zugänglich machen. Aber der Anspruch an die Transparenz, und da hat der Achim recht, darf nicht sein, dass alles das, was nicht vorgekaut ist, ja ein Manko und ein Mangel ist. Ja, was heißt vorgekaut? Das ist ja auch fließend. Also ich meine, vorgekaut heißt genau zum Beispiel... Vorgekaut heißt zum Beispiel, ich will es gerade erklären, ein Beispiel von gestern in der Piratenpartei NRW und weniger im Bund wird diskutiert über den Fanshop. Das soll der Online-Shop sein, wo man dann Piratenpartei Merchandise-Artikel kaufen kann. Der ist in 2 Vorstandssitzungen diskutiert worden, lange diskutiert worden. Eine Vorstandssitzung liegt bei 2 bis 2,5 Stunden und der Anteil nur des Fanshops aus insgesamt, ich sag mal gefühlt, ich habe es nicht genau nachgemessen, 5 Stunden Podcast liegt bei 60 Minuten. Wenn ich als Bürger mich dafür interessiere, bedeutet das, dass ich mir ja eigentlich die vollen 5 Stunden anhören müsste, um nachzuvollziehen, wie es denn jetzt zu dem Prozess Entscheidung, Merchandise, Artikel, Online-Shop und so weiter kommt, wo wir dann hingehen und sagen, wir machen davon jetzt einfach eine zusammengeschnittene Stunde, so wie es im Fernsehen ja auch manchmal vorkommt, und präsentieren das dem Hörer komplett. Das meine ich damit. Gibt es ein Protokoll davon oder... Kann ich nur naja, das kannst du, wenn du krähennest.piratenpartei-nrw.de eingibst, dann wirst du das unter den letzten Folgen sofort finden und sonst wird es links unten auch mit Klick auf Archiv finden. Ich meine, war doch eine Vorstandssitzung, oder? Was meinst du jetzt? Ob es von der Vorstandssitzung ein Protokoll gibt? Ja, ich meine, du hast doch gesagt, dass in 5 Stunden, wenn ich dich richtig verstanden habe, in der Vorstandssitzung 60 Minuten auf diese Diskussion richtig entfiel. Also da war die Frage, ob es von dieser Vorstandssitzung dann ein Protokoll gibt. Davon gibt es auch natürlich ein Protokoll. Gut, dann wäre es ja einfach zu finden, dass Ja, aber also für mich als Konsumenten ist es zum Beispiel einfacher, morgens auf dem Weg zur Arbeit sowas zu hören. Deswegen mache ich sowas auch, als mir Protokolle anzugucken. Natürlich kann man das auch im Protokoll lesen. Aber ich behaupte, ja, gut, das Protokoll gesagt, das ist manche, nicht so ausführlich. Ja, das stimmt. Also das, wie gesagt, gibt dann wieder Leute mit anderen Geschmäckern, wie sie es dann haben wollen. Aber wie gesagt, also für mich wäre eigentlich erstmal Text wichtig, weil dann kann ich es auch suchen. Und da hast du recht, da gibt es verschiedene Geschmäcker. Dann kann ich immer noch gucken, das war irgendwie dann und dann. Dann kann ich vielleicht gucken, ob ich einen Podcast finde. Ja, weil aber auch da kann man natürlich dran arbeiten. Also das sehe ich jetzt auch auf Fraktionsebene zum Beispiel als interessant an, dass man guckt, wenn bestimmte Tops drankommen, dass man die irgendwie markiert, dass man weiß, was wann dran war, dass man vielleicht auch direkt hinspringen kann. Das ist ja hauptsächlich eine technische Lösung, dass man sowas macht. Und ich glaube, Berlin oder so, die überlegen ja auch in die Richtung. So, ich würde sagen, Christian und Achim, der Achim hört mich nicht mehr, weil er gerade in den letzten Sekunden irgendwie aus der Leitung geflogen ist. Ich würde sagen, für heute sollten wir das beschließen und das, ich hoffe, nochmal mit deiner Teilnahme nochmal wiederholen in ein paar Monaten, wenn du magst. Gerne. Das wollte ich hören, Dankeschön. Genau. Sollen wir nicht mal aus der Fraktion, dann können wir auch über die Fraktion erziehen. Ja, also wie gesagt, der Job der Piraten, das ist ja, jetzt komme ich wieder nicht zum Ende, aber egal. Der Job der Basispiraten ist ja auch nicht immer darauf zu achten, dass man keine Nestbeschmutzung betreibt. Und wenn ein Missstand da ist, dann darf man auch darüber sprechen. Das darf man auch als Basispirat. Und da liegt auch ein entscheidender Punkt. Und das ist bis heute so. Wenn ich mit einem Punkt unzufrieden bin, er hört nur noch Abgehacktes, wenn ich mit einem Punkt unzufrieden bin, ich versuch's trotzdem nochmal eben, dann kann ich das sagen. Achim, bist du wieder da? Noch verbindet er. Ach, das ist ja hier. Seid ihr fertig? Nein. Achim? Ja, das ist okay. Unser Internet. Okay, wir sind noch cool, wir sind schon fast bei der Verabschiedung gerade. Genau, machst du das im zweiten Teil. Ich bin gerade bei dem Punkt, ich schneide das auch nicht raus, das kommt alles so rein und fertig. Ich bin gerade bei dem Punkt, wo ich sage, dass die Piratenpartei sich auch insofern von anderen Parteien unterscheidet, als dass der Job von Achim oder von mir oder von vielen anderen Basispiraten nicht darin besteht, immer darauf zu achten, dass man das Nest nicht beschmutzt und über die Parteien nur positiv spricht. Ich denke, das zeichnet die Piraten auch ein Stück aus und deswegen kann man über die Dinge sprechen, die nicht so ganz perfekt sind oder ganz schlecht laufen. Und deswegen habe ich gerade den Christian in die Ecke gedrängt und sich mit uns nochmal in einigen Monaten, wann auch immer, wann der erste Laune hat, der meldet sich und dann unterhalten wir uns nochmal. Finde ich gut. Ja, genau. Also mein Bestreben war ja auch, ich hatte, wobei aus dem Gespräch klang jetzt, wenn ich korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sehe, so ein bisschen heraus. Ich wollte so dieses Bild. Der Landesverband NRW der Piratenpartei Deutschland schreibt nur nach 15 Pressemitteilungen immer nach dem gleichen Schema. Wir bashen irgendjemanden. Wir sind nicht informativ. Wir sind nicht konstruktiv. Ich hoffe, dass ich das widerlegen konnte. Also was den Landesverband angeht. Und habe da einfach nochmal die Bitte an Christian, sich das etwas genauer anzuschauen. Was die grundsätzliche Kommunikation angeht, nochmal der Hinweis, Pressemitteilungen sind nur ein Bereich daraus. Wir machen sehr viel über Twitter, wir machen sehr viel über Facebook. Dass wir Blogs als Landesverband nicht so sehr nutzen, ja, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite bloggen wir auch ganz aktiv bei anderen. Also beispielsweise sind wir regelmäßig bei den Ruhrbaronen vertreten. Also da haben wir mit Sicherheit auch schon 10, 15 Beiträge verfasst und werden also immer wieder auch angefragt, zu einem bestimmten Thema was zu schreiben. Gut, ich gebe zu, wie gesagt, haben mir mehr die Fraktionsseite angeschaut, weil gesagt, das sind die, die jetzt gerade da aktiv starteten. Und wie gesagt, ich sehe auch, dass dies hier besser aussieht. Wollte mich aber noch davor verwehren, dass ich hier das Haar in der Suppe suche, weil ich habe wirklich diese Probleme, dass ich eben nicht weiß, wo ich was finde. Und gut, dann lass uns das als Schluss wünschen, dass das verbessert wird. Lass uns das als Schlusswort nehmen. Das nehme ich dankend an. Also den Hinweis nehme ich dankend an und lade dich auch gerne ein, an Öffentlichkeitsarbeitssitzungen teilzunehmen und da mal deine Vorschläge zu machen. Also nicht, dass ich jetzt sage, du sollst das Problem lösen, aber du bist wirklich herzlich eingeladen, einfach mal mitzumachen. Ja, oder macht einen Blogpost drüber, zum Beispiel, wo er dazu aufruft, dann kommentiere ich gerne. Okay, wir machen gleich noch ein Hinterzimmer geheimes Nachgespräch, dann reden wir noch darüber und jetzt mache ich die offizielle Verabschiedung mit dem Stopp der Aufnahme. Achim, Christian, vielen Dank, dass ihr euch beiden die Zeit genommen habt, es war interessant und ich denke, es gibt eine Fortsetzung. Euch noch einen schönen Abend und legt nicht gleich auf. Ja, ich danke euch auch. Ja, ich danke auch. Ciao, ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.